Friends, good morning. Freunde, guten Morgen. I'm going to do something that I've been thinking about it for a long time. Ich werde etwas tun, was ich schon lange machen wollte. And finally, we will do it. Und schlussendlich werden wir es tun. Do a whole big long marathon series of devotionals. Wir werden eine lange, große Marathonserie von Andachten kreieren. About the Holy Spirit. Und sie werden alle zum Thema Heiligen Geist sein. Thinking of writing a book about the Holy Spirit. Ich überlege mir auch, ein Buch über den Heiligen Geist zu schreiben. I've discovered that a lot of Christians don't even have the basic understanding of the Holy Spirit. Aber wisst ihr, ich habe entdeckt, dass viele Christen nicht mal eine Grundlage zum Thema Heiligen Geist haben. A theological expert. Also wenn du ein theologischer Experte bist and know everything about the Holy Spirit, und schon alles über den Heiligen Geist weißt, I'm sorry. Dann tut es mir leid. Patient or just not what, not listen to these. Dann musst du entweder geduldig sein oder dem nicht zuhören. Really wanna go through what the Holy Spirit is all about. Aber ich möchte einfach mal anschauen, was der Heilige Geist ist, wer er ist. I think it's gonna do you guys good. Und ich denke, das wird euch gut tun. So the first thing that I want to talk about is that the Holy Spirit is God. Und das erste, was ich darüber reden möchte, ist, dass der Heilige Geist Gott ist. It's interesting that how many Christians are not sure about this. Und wisst ihr, es ist sehr interessant, wie viele Christen da sich nicht sicher sind. Why it is important that we really believe he is God. Und ich kann euch sagen, wieso es so wichtig ist, dass wir glauben, dass er Gott ist. A little slower. Ich muss ein bisschen langsamer reden. In Europe, who are not English as a mother tongue, keep saying, speak slower. Weil meine Freunde in Europa, deren Muttersprache nicht Englisch ist, sagen immer wieder, sprich langsamer. Und deshalb werde ich das machen. Know that the Holy Spirit is God. Also wie wissen wir, dass der Heilige Geist Gott ist? His divine attributes. Weil er göttliche Eigenschaften hat. You know, if you believe that the Holy Spirit is only a power. Weißt du, wenn du glaubst, dass der Heilige Geist nur eine Kraft ist, a person, und nicht eine Person, to him wrong. Dann wirst du falsch mit ihm in Beziehung treten. Not sure in your heart that he actually is God. Und auch wenn du nicht sicher bist in deinem Herzen, dass er Gott ist, you will not relate to him properly. Dann wirst du nicht können, richtig mit ihm in Beziehung treten. God, who is just as powerful as the Father and Jesus. Und er ist ein Gott, der genauso kraftvoll ist wie der Vater und Jesus. So strange. Und es ist so merkwürdig, you can't pray to the Holy Spirit. Wie viele Leute mir schon gesagt haben, du kannst doch nicht zum Heiligen Geist beten. Do you know, once the question is settled that the Holy Spirit is God, und wisst ihr, wenn es mal klar ist, ob der Heilige Geist Gott ist, that settled is question is settled too, if you can pray to him or not. Dann ist diese Frage auch beantwortet, ob man zu ihm beten kann oder nicht. God, he is actually God. Und wir können zu ihm beten, denn er ist Gott. So look at the attributes that prove that he actually is God. Also schau mal diese Eigenschaften, die beweisen, dass er Gott ist. First of all, he is omniscient. Erstens, er ist omnipräsent. It means he knows everything. Omnipräsent heißt, er kennt alles. 1 Corinthians chapter 2, verse 10 and verse 11 says the following. 1. Korinther 2, Vers 10 und 11 sagt folgendes. God has revealed them to us through his Spirit, for the Spirit searches all things, yet deep things of God. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him? Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Nobody knows the things of God except the spirit of God. So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. When it says he searches all things, it's talking about the things of God. Und wenn es da heißt, dass der Geist alles erforscht, dann meint die Dinge Gottes. So he knows all things. He knows everything. Also er weiß alles, er kennt alles. Even the deepest things in the heart of auch die tiefsten Dinge im Herzen Gottes. Deus. You know, once I understood that, und wisst ihr, als ich das mal verstanden habe, actually brought a very great revolution in my life. Dann hat das eine große Veränderung in mein Leben gebracht. I tell you, und ich kann euch sagen, wieso. Because now, when I don't understand things in the Bible, I simply say, Holy Spirit, you know everything. Help me. Denn jetzt, wenn ich etwas nicht verstehe, etwas aus der Bibel, dann sage ich, Heiliger Geist, du kennst alles, lehre mich. It used to be frustrating when I don't understand things. Früher war ich frustriert, wenn ich etwas nicht verstanden habe. You know, once you begin to really study the new covenant, you will understand that religion has messed us up so much. Und wisst ihr, wenn ihr mal anfängt, den neuen Bund zu studieren, dann verstehen wir, wie Religion uns so durcheinander gebracht hat. And to understand the beautiful finished work of the cross. Und auf einmal versuchen wir, dieses wunderbare Werk am Kreuz zu verstehen. And our mind goes crazy. Und unsere Gedanken kommen ganz durcheinander. Certain Bible verses don't even make sense anymore. Weil gewisse Bibelstellen auf einmal keinen Sinn mehr ergeben. For years we've been told wrong things. Und viele Jahre wurden wir falsch gelehrt. Here's what I do. Und da ist, was ich mache. You understand the new covenant better than anybody. Heiliger Geist, du verstehst den neuen Bund besser als irgendjemand. I need you. Ich brauche dich. Explain it to me. Erklär es mir. Do you know what else I do? Und wisst ihr, was ich auch noch mache? If I can find things, wenn ich etwas nicht finde, say, Holy Spirit, where is it? Dann sage ich, Heiliger Geist, wo ist es? He knows all things. Weil er kennt ja alles. It was, not too long ago, und es war vor kurzer Zeit, that I lost him. Da habe ich etwas verloren. And I could not find it. Und ich konnte es nicht finden. It was my credit card. Das war meine Kreditkarte. And do you know what? I mean, actually, I wasn't frustrated. Und wisst ihr, ich war nicht frustriert. I didn't run around looking for it because for me that's not even worth it. Und ich rannte nicht umher und versuchte es zu finden, denn das ist es nicht wert. You could call the bank and just cancel it and they send you a new one. Ich bin eher jemand, der, wenn man eine Kreditkarte verliert, dann kann man sie einfach annullieren und eine neue bestellen. Running around hours and hours trying to find a credit card. Also ich bin nicht jemand, der Stunden umherrennt, um seine Kreditkarte zu finden. But I looked at the most logical things. Aber ich habe an den logischsten Orten geschaut. It wasn't there. Und es war nicht dort. But I was too busy to actually call the bank for 3 days. Aber ich hatte zu viel zu tun, um die Bank anzurufen für ein paar Tage. Online for half an hour and I thought I'll do it whenever I have time. Und ich war zum Beispiel online für eine halbe Stunde und habe gedacht, ich mache es nachher. And then 3 days later I was out running. Und dann 3 Tage später war ich am Rennen, am Joggen. Holy Spirit, where is it? Und ich habe gesagt, Heiliger Geist, wo ist es? And he said, it's in the door of the car. Und er sagte, es ist der in der Autotür. You know, when you put all the other stuff in there and took everything out, the credit card slipped out. Weißt du, als du all die Dinge da reingetan hast und wieder rausgenommen hast, da ist die Kreditkarte rausgerutscht und da reingefallen. Und ich habe gesagt, oh, danke. I went to the car door, opened it and looked and right there. Und dann bin ich zum Auto gegangen, habe die Tür aufgetan und es war genau dort. He knows all. Er weiß alles. So does a squeeze. See you tomorrow. Ja, bis morgen.